15. Kapitel. Ach, ich wollte, ich könnte ein Kapitel über den Schlaf schreiben. Eine schicklichere Gelegenheit könnte ich niemals dazu finden, als die gegenwärtige, da alle Vorhänge zugezogen, die Lichter ausgelöscht und keines Menschen Auge mehr offen sind als nur ein einziges, denn meiner Mutter Wartefrau, ihr zweites ist schon seit 20 Jahren geschlossen gewesen. Es ist eine wackere Materie. Und doch, so wacker sie ist, so wollte ich dennoch eher ein Dutzend Kapitel von Knopflöchern schreiben, und zwar mit mehr Ruhm als ein einziges hierüber. Knopflöcher. In der bloßen Idee steckt schon etwas Erfreuliches. Ich will sie alle für mich behalten. Es ist eine Jungfernmaterie vom Schlafe, aber ich weiß, ich bringe nichts darüber heraus, bevor ich es beginne. Nicht, dass ich so gänzlich missbilligte, was Montaigne darüber vorbringt. Es ist in seiner Art vortrefflich, aber die Wahrheit ist nicht allemal wahrscheinlich. So viel also vom Schlafe.